Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Ich will mal so sagen, ich war gestern gegen 6:55 am Hafen, kurz nach dem Rettungswagen. Die Männer von der Fähre hatten ihn schon rausgeholt, aber die Johanniter konnten nichts mehr machen. Ich will mal so sagen, er hatte alles bei sich. Schlüssel, Geldkarte, Kreditkarte, Bargeld, 283,64 €. Immerhin über 500 Mark. Ein gewisser Wolfram Erdmann, geboren am 13.02.1959 in Bernau bei Berlin, wohnhaft in Berlin, Rosenthaler Straße 14C. Ich will mal so sagen, der hat einen über den Durst getrunken, wie das hier unter den Urlaubern üblich ist. Und da ist der reingefallen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, Herr Hauptkommissar. Ja. Sie werden wohl recht haben, Herr Kollege. Kaugummi-Monat. Hörspiel von Werner Buß. Ist ja ein prima Tatort hier, wo sich morgens zwischen 7 und 10 schon 100 Leute rumtummeln. Und an der Absperrung hat natürlich wieder kein Schwanz gedacht. Ich will mal so sagen. Nicht passiert ist nicht passiert. Sag mal, habe ich da eben Tatort gehört? Also, normalerweise kann man so nicht ertrinken. Du meinst also, man hat ihn umgebracht, hm? Spring mal rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Natürlich ist es mein Ernst. Woher soll ich sonst wissen, ob du recht hast? Ja, dann spring doch selbst. Ich bin zu alt für sowas. Ja, jetzt komm, hopp, hopp, hopp. Also, das Schiff bleibt hier so lange fest, bis wir das ausprobiert haben. Hör mal, das muss man nicht ausprobieren. Ja, da passiert dir gar nichts. Ja, komm, dann spring rein, so wie du bist. Komm, zeig's mir. Man macht sich nass bei sowas. Herr Erdmann ist sogar ertrunken. Können wir das Schiff nun endlich freigeben? Gib zu, du traust dich nicht, stimmt's? Also, Ole, das hat doch jetzt nichts mit Trauen zu tun. Komm. Aus dir wird sowieso nie ein anständiger Kriminalist. Aber schön ist ja deine Karriere. Vielleicht finden wir ja jemanden, der diesen Wolfram Erdmann kennt. Herr Hübner? Hier, halt mal. Was soll ich denn mit deinen Schlüsseln? Hast du eine Ahnung, was heutzutage ein Schlüsseldienst kostet? Hier, Brieftasche auf. Was hast du denn jetzt vor? Ich sprenge. Ey, komm, das war doch nur ein Spaß. Nee, Ole. Ich lass mir doch von meinem älteren Kollegen nicht sagen, dass aus mir kein anständiger Kriminalist wird. Oh, komm, Martin, jetzt komm mal wieder runter. Oh, Scheiße! Sag mal, bist du verrückt? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und, bist schon tot? Aber du hast mich überzeugt. Das hätte ich wirklich von Ihnen nicht gedacht. Willst du einen Grog? Ja? Lieber einen Schnaps. Übrigens liegt das Schiff so dicht, dass du dir Beulen holst, wenn du da reinfällst. Oh, hat's wehgetan. Ich bin selbst gesprungen, da geht's noch. Ja, unser Kunde hatte jede Menge Prellung. Was darf's denn sein? Einen Grappa und 2 Kaffee, bitte. Besser 8 Grappa, damit ich mit dem Trainingsanzug von der Wasserpolizei rumlaufen kann, ohne rot zu werden. Entschuldigen Sie, sagen Sie, kennen Sie den Mann, der da heute Morgen ins Wasser gefallen ist? Och, Kinder, ich habe noch mehr jetzt. Wie stellten ihr euch das vor, wenn ihr das Schiff nicht fahren lasst? Wie bitte? Kollege Hübner, Sie können doch die Fähre jetzt freigeben. Nichts lieber als das. Der Mann macht mich fertig. Pass auf, ich habe eine Theorie. Du schmeißt nachts einen Urlauber von deiner Kneipe ins Wasser und am nächsten Tag hast du deinen Umsatz satt. Ich meine, schön. Er ist so überrascht, dass er sich nirgends festhalten kann. Vielleicht stößt er sich auch so schmerzhaft, dass er für einen Moment K.O. ist, aber dann klemmt er sich so wie du zwischen Kaimauer und Schiff. Ich meine, die Frage ist doch, wie kriegst du ihn unter Wasser? Gute Frage. So, 8 Krabber. 8? 8. Sie sagten doch 8. Ja, ja. Ihren Kaffee? Ja, danke. Ich setze mich nachher gleich zu Ihnen, dann kann man in Ruhe reden. Ja. Na dann, Prost, Martin. Prost. Nehmen wir mal an, er schreit nach Hilfe. Da ist doch gleich das Hotel da gegenüber und das müsste doch jemand gehört haben. Schaf, das Zeug. Ich glaube, man denkt heutzutage bei sowas zuerst an eine Prügelei. Und bei einer Prügelei sieht man weg. Geschweige denn, dass man eingreift. Komm, jetzt trink ein oder zwei mit, wenn du schon bezahlst. Einen Bootshaken. Was? Na, mit einem Bootshaken kannst du ihn unter Wasser stoßen. Nee, komm, trink du mal. Du bist ja ins Wasser gesprungen. Ich bin im Dienst. Prost. Und wenn er sich beim Fallen die Birne gestoßen hat, dann war er vielleicht benommen und dann hat er schlechte Karten. Naja, er wollte es nach Unfall aussehen lassen, aber... Und wieso er? Also suchen wir jetzt eine Hammelwerferin oder was? So, ich setze mich mal kurz. Ja. Also es war Anfang Oktober im vorigen Jahr. Dieser Erdmann, der setzte sich nachmittags hier rein und fing an zu bestellen. Ich kenne eine Menge, die genügend Gieß haben, um mir auf den Putz zu hauen, aber der übertraf alles. Also sowas hab ich noch nicht erlebt. Zuerst hat er ja nur die einheimischen Stammgäste abgefüllt, aber dann musste jeder weitere Gast mit ihm Sekt, Whisky, Campari und weiß ich was trinken. Der gab aus und gab aus. Naja, und dann habe ich es mit der Angst gekriegt, dass die Zeche prallt. Und da habe ich dann eine Zwischenrechnung gemacht. Und da hatte der eine dicke Marie in seiner Hosentasche. Eine dicke was? Eine dicke Marie. Also sowas kannte ich bisher nur aus dem Fernseher. Wenn einer sein Geld so mit dem Schnipsgummi so festhält. Das haben doch eigentlich immer nur die Zuhälter. Oder der Polen. Hübner, die Fähre. Mein Gott, ja. Na, jedenfalls war alles in Ordnung. Wenn sein Geld in Ordnung war. Es hatte sich in Windeseile rumgesprochen, dass man an dem Abend bei mir umsonst sich die Omme zulüten konnte. Jedenfalls war bis zum Abwinken die Bude voll. Also abwinken ist ja nicht richtig. Wir machten Schluss, als Sekt und Whisky alle waren. Der muss öfters auf die Insel gekommen sein. Bei mir, da ist er aber nicht mehr gewesen. Das ist hier ein Dorf. Man hört dies und man hört das. Im Winter mehr als im Sommer. Was hört man im Winter mehr als im Sommer? Alles. Und im speziellen Fall? Na, Sie geben doch wohl nichts aufs Gerede. Ja, es kommt drauf an. Wissen Sie denn, bei wem er gewohnt hat? Also, ich habe ihn ein paar Mal in Antjes Kneipe gesehen. Es schien so, als ob er da öfters rumhängen würde. Antje Loks. Oben in der Siedlung. Die hat ja auch noch eine Pension. Verstehen? Ich hoffe, sie wird mir meine Ehrlichkeit. Und ich komme nicht wegen Geldwäsche von Kadi. Oder? Ich frage mich immer wieder, woran man Polizisten in Zivil erkennt. Es muss der Blick sein. Was ist denn das für ein Blick? Sehen Sie doch mal in den Spiegel. Da ist einer ins Wasser gefallen und ertrunken. Und Sie kannten ihn? Wenn Sie seine Klamotten abholen und noch Geld finden, er hat sein Zimmer noch nicht bezahlt. Schön für Sie, dass Sie es auf diese Art nehmen. Kalte Abreise nennen wir das. Kalt und nass, wie wahr. Und wo hat er übernachtet? In der Pension. Hier im Haus. Ein paar hundert Meter von hier. Sie können rübergehen. Ist jemand da? Das werden wir auch tun. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Heute früh. Am Hafen. Sie meinen im Hafen. Mein Kollege meinte aber lebend. Wann haben Sie ihn das letzte Mal lebend gesehen? Ja, heute früh. Heute Nacht. Ich habe gegen 1:30 zugemacht und bin noch ein bisschen rumgelaufen. Ich kann dann besser schlafen. Er saß bis zum Schluss hier am Tresen und ist mitgekommen. Wir sind zum Hafen runtergelaufen. Er wollte dann noch da bleiben und ich wollte nach Haus. Tja, Ich hätte ihn wohl besser mitnehmen sollen. War er betrunken? Glaube ich nicht. Er hatte ein paar Bier und einen Wodka, das konnte er vertragen. Er lallte nicht, er schwankte nicht. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen unten am Hafen? Hab nicht drauf geachtet. Haben Sie mal Sport getrieben? Judo. Ja, wenn ich abends allein hinterm Tresen stehe, kann es schon mal böse werden, wenn einer überhaupt nicht zum Schluss kommen will. War da was zwischen Ihnen? Was war zwischen wem? Na, zwischen Wolfram Erdmann und Ihnen. Gab's da ein Verhältnis? Wie kommen Sie darauf? Manchmal habe ich einen gewissen Blick für sowas. Man kann machen, was man will. Zweimal mit einem Mann gesehen, schon ist es ein Verhältnis. Vielleicht hat er gewollt, aber war nicht mein Typ. Was hat er denn gemacht, der Erdmann? Ich meine, beruflich. Keine Ahnung. Geld verdient. Irgendwas Selbstständiges wird schon gut verdient haben, sonst hätte er nicht dreimal in einem halben Jahr herkommen können. Und wie lange kam er schon her? Zu mir seit vorigem Herbst, vorher weiß ich nicht. Gehört das alles Ihnen hier? Die Kneipe und die Pension? Ja. Allein? Ich hatte einen Partner, er ist vor 3 Jahren gestorben. Das tut mir leid. Herzinfarkt? Er ist verunglückt. Verunglückt? Wie denn? Er ist ertrunken. Erst ist ihr Mann ertrunken. Das war noch vor meiner Zeit hier. Aber der war jeden Abend besoffen. Dann der Herr Albrecht. Ich sage mal, das war ein feiner Mann. Der war mit ihr richtig zusammen. Der hat sich gekümmert. Da hat die Antje dann ausgebaut. Hat sie prima hingekriegt. Auch später, als Herr Albrecht dann ertrunken war, hat sie die Sache, ich will mal so sagen, voll durchgezogen. Das mit dem Ertrinken ist schon merkwürdig, wenn man es bedenkt, würde ich mal sagen. Hat man den Tod von Herrn Albrecht denn untersucht? Das volle Programm. Aber es wurde, ich will mal so sagen, nichts festgestellt. Sie werden ja noch sehen, täglich 1000 Fremde auf der Insel. Wie lange war sie denn mit Herrn Albrecht zusammen? Vielleicht 3, 4 Jahre. Wo hat man diesen Albrecht denn gefunden? Ich will mal so sagen, das ist das Merkwürdige. Er ist auch da reingerutscht, zwischen Schiff und Hafenmauer. Aha, das ist ja interessant. Und Ihr Mann, ist der auch da ertrunken? Das weiß ich nicht. Das war, wie gesagt, noch vor meiner Zeit. Merkwürdig. Was? Immer wenn ich zurück ins Büro komme, habe ich den Eindruck, dass jemand heimlich meinen Schreibtisch aufgeräumt hat. Das bist du selbst. Du merkst es nur nicht mehr. Echt? Ja. Was haben wir denn Schönes über den Erdmann rausgekriegt? Pass auf. Wolfram Erdmann war in der Werbung tätig. Selbstständig. Ab und zu hat er mit größeren Werbefirmen zusammengearbeitet. Er fährt so einen großen Daimler und noch so einen dicken Jeep. Die Wohnung in Berlin ist eine Eigentumswohnung. So einer hat doch einen Haufen Feinde. Jetzt mal langsam. Jetzt mal ganz systematisch. Vor 16 Jahren Ihr Mann. Vor 3 Jahren Klaus Albrecht. Vorgestern Erdmann. Moment, hast du etwa Sie im Verdacht? Nach dem damaligen Untersuchungsprotokoll hatte sie für die Sache mit dem Albrecht ein Alibi. Was siehst du? Aber von Mutter und Tochter. Und Alibis machen mich immer irgendwie nervös. Ja, aber für Erdmann hatte sie keins. Das müsste dich doch wieder ruhig machen. Hast du auch wieder recht. Ach komm, lass uns mal Feierabend machen für heute. Ne? Gehen wir noch auf den Wein? Also was Wein betrifft, ist der Norden Sahara. Ja, als eingeborener Klippenkotzer ist man daran gewöhnt. Tja, was Erdmann betrifft, da hast du vielleicht recht. Außerdem müssen wir mit irgendwas anfangen. Pass mal auf. du fährst morgen nach Berlin und kriegst raus, was der für ein Umfeld hatte. Und naja, alles, was wichtig ist. Aber Ole, guck mal, wir können doch erstmal eine Anfrage... Nee. Komm, das ist besser, wenn du das machst. Ich meine, was wissen die in Berlin schon von Antje Lux? Was wissen wir von ihr? Sie betreibt ein ziemlich großes Geschäft, das einiges Geld gekostet haben muss. Und wie es aussieht, ist sie noch zu haben. Und mit ihr das Geschäft. Und sie kann Judo. Außerdem sieht sie irgendwie aus. Nee, lassen Sie mal, das trinke ich alles nicht. Bringen Sie mir lieber einen Radeberger. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Was ist los? Ach, Scheiße, ist der alt geworden. Wer? Entschuldige, Martin, ja? Ich zahle für dich mit. Stefan? Stefan! Woher kennen wir uns? Ole. Ole? Soll mir das was sagen? Ole Plessow? Na, endlich. Mensch, das ist über 30 Jahre her. Naja, also ich hab dich sofort erkannt. Deine Stimme. Was machst denn du hier? Eure Bäckerei, die gibt's doch gar nicht mehr. Ich meine, ich hätte dich überall erwartet, nur nicht hier. Ein norddeutscher Baum lässt sich nur sehr schwer verpflanzen. Was machst denn so? Sie sind verhaftet, Bürger. Was? Ich bin bei der Kripo. Nee. Wie kommt ein Bäckerssohn zur Kripo? Weil er das Frühaufstehen hasst. Naja, vor allem das Früh-zu-Bett-Gehen. Ich habe Jura studiert. Zulassung als Anwalt habe ich nicht bekommen. Und dann kam so ein angeheirateter Onkel ins Spiel, der im Präsidium gearbeitet hat. Und der hat mich dann untergebracht. Und weil ich nicht in der Partei war, bin ich 90 befördert worden. Und du? Wolltest du nicht irgendwas mit Germanistik machen oder so? Irgendwas mit... Ja, irgendwas. Mal dies, mal das. Hauptsächlich schreibe ich. Im Moment über absonderliche Kriminalfälle. Ach nee, echt? Fährst du immer noch auf die Insel? So oft ich es mir leisten kann. Dann scheint es dir ja nicht schlecht zu gehen. Ich fahre nur noch ins Ausland. Gibt's hier eigentlich eine Kneipe, die auch deutschen Riesling hat? Oder wartet gerade ein Mörder auf seine Verhaftung? Es gibt immer welche. Nur sie wissen nicht, dass sie warten. Also für gehobene Ansprüche empfehle ich den Pub in der Fährstraße. Das Bier dort ist gut. Wenn du so oft auf die Insel fährst, kennst du die Antje Lux? Ich kenne sie noch als Schulmädchen. Sie hatte furchtbar lange, stachsige Beine, wunderbar lange blonde Haare und fuhr Klappfahrrad. Das sah so schrecklich klein aus, wenn sie drauf saß. Wie kommst du auf Antje Lux? Kennt sie dich auch? Wir grüßen uns, ja. Wir quatschen. Ich gehe ab und an in ihre Kneipe. Was ist mit ihr? Ein Gast von ihr ist gestern vermutlich umgebracht worden. Du meinst doch nicht den, der ins Wasser gefallen ist. Woher weißt du denn davon? Ich komme gerade von der Insel. Ach, du warst gerade auf der Insel? Ich sag dir doch immer, wenn ich kann. Oh, da kann ich dir ja meine Lieblingsfrage stellen. Kannten Sie den Toten? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. So ein Werbefritzer aus Berlin. Keine Ahnung. Oh, warte mal, ich habe ein Foto. Was ist? Der sieht so tot aus. Hm, ist er auch. Kanntest du ihn? Ja, also kennen... Ja oder nein, reicht mir. Wir haben mal in der Kneipe miteinander gequatscht, Smalltalk. Übrigens bei Antje. Das hat nichts mit Kennen zu tun, ja? Und den Albrecht? Kennst du den auch? Albrecht? Wer soll denn das sein? Und der mit Frau Lux zusammen die Kneipe aufgemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass der Albrecht heißt. Der hieß doch Klaus. Er hieß Albrecht mit Nachnamen. Ach so. Warst du da zufällig auch auf der Insel? Weiß ich nicht mehr. Was war das für einer? Du meinst Klaus? Ja, Klaus Albrecht. Weißt du, man sagte, er sei aus Australien gekommen, war in unserem Alter, hätte einen Haufen Geld mitgebracht. Aber da musst du die Sigrid von der Sparkasse fragen. Die ist für das Geld auf der Insel zuständig. Es war so, dass Antje nach dem Tod von Nasenhans, aus welchen Gründen auch immer, Pech mit Männern hatte. Entweder schmiss sie die nach ein paar Wochen wieder raus, oder sie verpissten sich nach Saisonende, wenn man dem Inselklatsch glauben darf. Der Australier war der erste nach Nasenhans, mit dem sie über ein paar Jahre zurechtkam. Wer ist Nasenhans? Antjes Mann. Der ist auch ertrunken. Ja, der ist wohl mehr ersoffen. Soll ich mal raten? Er fiel auch ins Hafenbecken, richtig? Einmal zu viel. Er hat öfter mal nicht die Kurve gekriegt und fiel rein. Ich habe ihn auch schon rausgezogen. War immer einer da, der ihn rauszog, bis auf das letzte Mal. Nasenhans war ein prima Kerl. Als ich noch kein festes Quartier hatte, hat er mir geholfen. Ich musste ihm nur einen ausgeben dafür. Er war Objektleiter beim FDGB-Heim unten am Hafen. Und der beste Kunde dort am Tresen. Und nicht nur an den. Wieso sagst du, dass der da auf dem Foto umgebracht wurde? Mein Kollege ist reingesprungen und hat mir gezeigt, wie sich ein erwachsener, nüchterner Mensch da raushelfen kann. Und der Mann hatte nicht nennenswert Alkohol zu sich genommen. Also. Du denkst, da hat jemand nachgeholfen? Jo. Ach du Scheiße. Der Täter kann sonst wo sein. Der Inselsheriff rennt jetzt von Haus zu Haus, um rauszukriegen, wer in der fraglichen Nacht auf der Insel war. Das ist eine Schweinearbeit. Meldest du dich eigentlich an, wenn du auf der Insel bist? Wer macht denn sowas? Ja, war auch nur so eine Frage. Na komm schon, worüber denkst du nach? Dein Nasenhans, der Australier. Jetzt der da, alle ertrunken. Meinst du, es gibt eine Verbindung? Stefan, du könntest mir helfen. Ich? Dir helfen? Ja, du kennst doch die Leute von der Insel besser als ich. Könntest du nicht da rüberfahren auf die Insel und dich bei Antje Lux einquartieren? Ja, ich komme doch gerade von der Insel. Aber du bist doch gerne da. Ich bin deswegen gern da, weil ich mir zwischendurch den Hauptstadtfrust reinziehe. Sag mal, du willst doch nicht etwa, dass ich für dich spioniere? Spionieren? Ein bisschen rumhorchen, Stefan. Ich meine, so wie Antje Lux aussieht. Wie sieht sie denn aus? Bist du überhaupt verheiratet? Geschieden, seit 13 Jahren. Wie sieht sie denn aus? Und Kinder? Hast du Kinder? Mein Sohn studiert in Berlin, meine Tochter in Hamburg. Ich weiß nicht. Sie hat was. Bitte? Antje Lux. Was willst du von mir? Ich habe nur gefragt, ob du mir helfen könntest. Ich habe genügend anderes zu tun. Was denn? Ich schreibe ein Buch. Das kannst du auch auf der Insel. Ja, war nur so eine Schnapsidee. Vergiss das alles. Lass mal, ich bezahle. Ich lade dich ein. Lass uns noch einen nehmen. Du warst doch gerade erst da. Ja, war ein Irrtum wegzufahren. Wenn du dir das leisten kannst. Bei dir ist doch sicher noch was frei, oder? Notgedrungen. Ach ja, stimmt. Da habe ich wohl Glück. Ist bei Sonja nichts frei? Nichts. Wir nehmen uns hier nicht gegenseitig die Stammgäste weg. Das schafft böses Blut. Was ist mit dir? Hey, bist du noch da? Wie? Du starrst. Sonja hat gesagt, ich soll bei dir fragen. Die Liste mit den Gästen, die zur fraglichen Zeit auf der Insel waren, das dauert, will ich mal sagen. Manche Vermieter wissen nicht mal, wie sich ihre Gäste richtig schreiben. Manche kennen eine Telefonnummer, aber nicht alle. Sind Sie untergekommen, Herr Hauptkommissar? Ja, ja, bei Sönke. Den kenne ich noch von früher. Sönke kennt sich aus. Fragen Sie ihn noch mal. Ja, schon als Mädchen hat sie den Männern die Köpfe verdreht. Was kann sie dafür, dass sie so ist? Und dann hatte sie Pech mit Hans. Wenn du hier schwanger wirst, musst du heiraten. Das verlangt hier die Mutter. Es war ein Segen für sie, dass sie ans Wasser gefallen ist. Nee, einfach hatte die es nicht. 90, dann hat sie losgelegt, dass man nur noch den Kondensstreifen sah. Dem Bürgermeister soll sie Prügel angeboten haben, wenn er nicht die Bauanträge genehmigt. Schließlich soll sie ihm bei der Unterschrift die Hand geführt haben. Wenn ich noch mal jung wäre. Junge, Junge, Junge, Junge. Aber sie nimmt ja keinen von der Insel. Also kann ich auch alt bleiben. Sieht nicht so aus, als ob du vorankommst. Was? Wie voran? Du wolltest arbeiten, hast du gesagt. Aber du sitzt da und bohrst Löcher in die Luft. 9/10 meiner Arbeit sind Löcher in der Luft. Und dafür kriegst du Geld. Geht so. Diese Nächte im Juni, als du dein Abitur machtest, du hattest noch die letzte mündliche Prüfung vor dir, ich weiß nicht mehr, Chemie oder Bio. Ich saß unten am Hafen und bohrte wieder mal Löcher in die Luft. Du kamst und hast gefragt, ob ich einen Kaugummi für dich habe. Ich erinnere mich nicht. Nein. Nein. Ich hatte sowieso keinen bei. Lebst du wieder allein? Das geht dich nichts an. Was ist das überhaupt, was du da arbeitest? Geschichten. Zum Beispiel Christian Stolze. Vor 16 Jahren im Winter hat er mich mal zu sich nach Hause zum Dorschessen eingeladen. Bei euch in der Kneipe gab es ja keinen Dorsch. Als ich 2 Tage später pünktlich mittags um 12:30 zu ihm hinkam, war das Haus von der Polizei abgesperrt. Ich kam trotzdem durch, weil ich ja verabredet war. Oben hatte sich seine Frau am Lampenhaken erhängt. Die Kripo machte noch ihre Fotos und Christian, der stand in der Küche am Herd und rief zu mir, noch 10 Minuten, dann ist das Essen fertig. Ich wusste gar nicht, dass er verheiratet war. Ja, ein Mädel aus Dresden, das alles angestellt hat, um auf die Insel zu kommen. Sie hätte besser... Ja? Was? Und sowas schreibst du? Was hätte sie besser? Wird das ein Buch? Später mal. Erst mal eine Serie für ein Magazin. Was hätte sie besser? Hast du den Dorsch gegessen? Christian entschuldigte sich, dass wir nicht im Wohnzimmer essen können. Aber er hatte in der Küche schon gedeckt. Mit dem Familiensilber und Batistservietten. Du meinst, statt sich selbst hätte sie ihn umbringen sollen? Habt ihr nun gegessen oder nicht? Er hat sicher gegessen. Ich laufe noch ein bisschen rum. Dann kann ich besser schlafen. Fall nicht ins Wasser. Du meinst wie dieser Erdmann? Es geht dir nahe, oder? Kommst du mit? Ich will abschließen. Was ist? Bohr deine Löcher sonst wo. Ohne richterliche Verfügung darf ich Ihnen nichts sagen. Ach, nun machen Sie doch kein Staatsgeheimnis draus. Ich will doch nur wissen, ob Sie einen Bankkredit oder ein Darlehen aufgenommen haben. Keine Chance. Sie denken doch nicht etwa, dass sie was damit zu tun hat. Sowas macht keiner von der Insel. Und der Herr Albrecht? Was soll sein mit ihm? Ich will wissen, ob er... Fragen Sie Antje. Ich glaube nicht, dass sie ein Geheimnis draus macht. Sie können mir ja wohl sagen, ob er Geld gehabt hat oder nicht. Geredet wird viel, wenn der Winter lang ist. Jo. Hier, Martin. Kannst du mich verstehen, Ole? Ja. Also, Wolfram Erdmann stand kurz vor der Pleite. Die Wohnung und der Jeep gehören der Bank. Und seine Mitarbeiterin hat 3 Monate kein Geld gekriegt. Nach ihrer Auskunft muss er in den letzten Jahren Unsummen ausgegeben haben. Er hatte so einen ganz guten Ruf. Er hätte nur arbeiten müssen. Kannst du mir einen richterlichen Bescheid besorgen, mal auf sein Konto sehen zu können? Ja. Ich will da dranbleiben. Du kommst immer allein her. Ja. Das ist nicht gesund. Andersrum kann es auch ungesund sein. Denk an Hans. Wie kommst du darauf? Ich musste gerade an sein Begräbnis denken. Kann mich nicht dran erinnern. Waren viele Leute da. Er war beliebt. Wenigstens war er bei seinem Begräbnis nüchtern. Kennst du die Geschichte, wie er sonntags früh in die Kirche ist, mitten rein in den Gottesdienst und sich beschwert hat, dass es nichts zu trinken gibt? Scheiß Kneipe, hat er gerufen und ist Türen knallend wieder raus und nebenan in die richtige Kneipe rein. Kannte ich nicht. Ist lustig. Bei euch in Berlin vielleicht, aber nicht hier auf der Insel. Ja, irgendwie war der Tod für ihn die einzige mögliche Entziehungskur. Warum hat ihn keiner aus dem Wasser gezogen? Hättest du ihn rausgezogen, wenn du da gewesen wärst? Ich habe ihn mehrmals rausgezogen. Ich glaube, er hat sich in seinem Suff immer nur dann reinfallen lassen, wenn er wusste, dass jemand da ist, der ihn wieder rauszieht. An diesem Abend war er so voll, dass er nicht um Hilfe hätte rufen können. Es wäre nur Fuselmumpf bei rausgekommen. Dann war es ja keine Kunst. Was war keine Kunst? Ein Sommer vor seinem Tod. Es war Tanz bei euch im Saal. Tanz mit richtiger Band. Du warst auch da. Als Gast außer Dienst. Hans knallte sich am Tresen die Birne zu und du hast am einheimischen Tisch gesessen. Ich wollte dich auffordern. Als ich zwei Schritte vor dir war, bist du aufgestanden und rausgegangen. Aufs Klo oder was weiß ich. Was heißt das? Es war keine Kunst. Ich musste dann mit Ingrid tanzen. Ich konnte nicht tanzen, aber Ingrid merkte es nicht, weil sie es noch weniger konnte. Der dritte Tanz jeder Runde war damals ein langsamer und Ingrid legte mir beide Arme um den Hals, wie sie es aus dem Fernsehen kannte. Ich bin auf die Terrasse gegangen. Ich dachte, du kommst nach. Woher sollte ich das wissen? Ich stand plötzlich vor Ingrid. Du hättest weitergehen sollen. Der alte Tanzstundenreflex. In den seltensten Fällen kriegte ich die ich wollte. Auf der Terrasse zu warten, war für ein verheiratetes Pommernmädel schon das Äußerste. Ich wollte draußen mit ihr tanzen. Ich wollte, dass sie sich hinterher die Mäuler zerreißen und Hans es in einem seltenen, nüchternen Moment mitkriegt und vielleicht doch einmal eifersüchtig wird. Was meinst du mit keine Kunst? Hättest du dich denn... Was? Naja, ich meine... Hättest du dich denn auch für mich interessiert? Ja. Da war die Tür einen Spalt weit auf. Im letzten Jahr mit Hans wollte ich nur runter von der Insel. Ich war verheiratet. Na und? Ich auch. Und inzwischen bist du geschieden und ich Witwe. Was war keine Kunst? Man macht so viel falsch im Leben. Angie! Angie! When will those star clouds disappear? Hallo, sieh da. Angie! Hallo! Sieh da, nun bleiben Sie doch mal stehen! Nun bleiben Sie doch mal stehen! Meinen Sie etwa mich? Sie sind weit und breit der einzige Mensch hier draußen. Das muss ich wirklich sagen. Was geht denn Sie das an? Sind Sie hier der Maker, oder wie? Es ist unterlassene Hilfeleistung, Sie in Ihrem Zustand hier nicht von der Weide zu holen, würde ich mal sagen. Außerdem handelt es sich um Privatgelände. Woher wollen Sie wissen, dass ich nicht auch ein Privatgelände bin? Oder eine Kuh? Im letzteren Fall hätten Sie eine Kennmarke im Ohr. Also keine Kuh. Sehr schade. Außerdem sind Sie bis über den Eichstrich besoffen. Schade. Auch das weist nicht gerade auf eine Kuh. Aha. Eine Kuh ist also nüchtern und hat eine Marke im Ohr. Ich halte mit einer Kuh nicht mit. Aber ich keue wieder. Eine... Nur hören Sie doch mal zu hier. Eine Kuh schmeißt auch keine leeren Flaschen ins Landschaftsschutzgebiet, sag ich mal. Natürlich nicht. Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihren Stall. Wissen Sie eigentlich noch, in welchem Ort Sie übernachten? Ich unternachte bei der Genossin Lux. Übrigens, ich bin gar keine Kuh. Ja? Ich tarne mich nur als Kuh. Ich bin nämlich Polizist. Bis auf die Marke im Ohr ist Ihnen die Tarnung aber gut gelungen, würde ich mal sagen. Sie sind voller Kuhscheiße. Störch? Musst du nicht in der Kneipe sein? Du kannst schon wieder arbeiten? Unter Einhaltung strengster Diät. Eine Kanne starker Kaffee, nicht zu knapp, Tolemodieu und reichlich glasiger Mineral. Du, ich weiß genau, dass es auf der Insel kein Taxi gibt. Trotzdem, mir ist, als wäre ich heute Nacht mit einem Taxi gekommen. Ich erinnere mich undeutlich an einen freundlichen Fahrer. Das war Hübner, der Inselbulle. Er hat dich in Höhe der Fährinsel auf einer Weide gefunden, als du gerade eine Kuh warst. Und so hast du auch gerochen. Ich habe mir erlaubt, deine Klamotten in die Waschmaschine zu schmeißen. Wir haben noch andere Gäste. Herrliches Eiland. Hier gilt die Menschenfreundlichkeit noch. In 3 Tagen brauche ich das Zimmer. Du schmeißt mich raus. Was hast du denn gedacht, wie lange du bleiben kannst? Mindestens so lange, wie Edmund bleiben wollte. Woher willst du wissen, wie lange er bleiben wollte? Ganz einfach. Er hat's mir gesagt. Hau ab hier. Hau ab, so schnell du kannst. Du stöberst in meinem Leben. Quatsch. Wir kennen uns einfach lange. Du hast einmal nachts mit Klaus nach Kneipenschluss weitergemacht. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich wäre schon schlafen gegangen. Aber ich war noch in der Küche. Ich konnte euch hören. Das meiste jedenfalls. Kann ich mich nicht erinnern. Du hast ihn ausgefragt. Ich war betrunken. Du warst nicht betrunken. Und du wusstest, dass Klaus nichts verträgt. Er hat mit seinem Plan von der Künstlerpension mit Galerie und Jugendclub angegeben. Ich wollte nicht, dass er es jedem erzählt, bevor alles sicher ist. Du hast auch gefragt, ob er Geld reingesteckt hat in den Laden. Was ging dich das an? Was man so redet, wenn man sich nicht gut kennt, einfach um das Gespräch in Gang zu halten und noch einen Wein rauszuschinden. Dann hast du ihn über mich ausgefragt. Hab ich das? Und weil er betrunken war, hat er dir geantwortet. Dinge, die keinen etwas angehen. Warum? Weiß ich nicht mehr. Du lügst. Nein, ich lüge nicht. Du kannst dich erinnern, dass ich vor über 20 Jahren von dir einen Kaugummi wollte, abends am Hafen, im Juni. Und den Abend mit Klaus vor 3 Jahren willst du vergessen haben? Eine Woche später war er tot. Ich wollte nur wissen, wie es dir so geht. Warum hast du nicht mich gefragt? Es hat sich so ergeben. Du lügst schon wieder. Ich war immer noch in dich verknallt. Und warum wusste ich davon nichts? Du warst immer schnippisch zu mir, kurz angebunden, nenn's wie du willst. Du hast doch gewusst, dass ich in dich verknallt war. Du hast mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Du hast nichts begriffen. Noch 3 Tage. Willkommen auf Gottes ureigenem Eiland. Mein Gott, deinen Job möchte ich haben, Ole. Ich war. Und wie war's in Berlin? Erzähl. Also, Erdmann hat mehr Geld ausgegeben, als er verdient hat. Überweisungen oder? Barabhebungen. Und er konnte seinem Steuerberater keine Rechnungen dafür vorlegen. Bis Anfang dieses Jahres lief es noch so weit, dass er die Betriebskosten decken konnte. Aber wenn du mich fragst, dann war er entweder verrückt, oder er wurde erpresst. Gibt's dafür einen Hinweis? Naja, wir haben keinen gefunden. Naja, komm, du warst dir doch von Anfang an sicher, dass die Lösung hier auf der Insel liegt. Weißt du, was mir die Sigrid von der Sparkasse gesagt hat? Nein, sie hat es ja dir gesagt. Inselmenschen tun sowas nicht. Aha. Also, Albrecht war der Partner von Antje Lux. Kannten sich Erdmann und Albrecht? Wir müssen die Lok mal richtig in die Mangel nehmen. Du vergisst Nasenhans. Bitte wen? Nasenhans, ihr Mann. Ertrunken vor 16 Jahren, hier im Hafenbecken, wie die anderen. Kannte einer von denen Nasenhans? Albrecht ist vor 7 Jahren auf der Insel aufgetaucht. Vor 3 Jahren ertrunken. Irgendwann, wir wissen nicht genau wann, tauchte Erdmann auf. Zwischen Nasenhans und Albrechts Ankunft auf der Insel aber liegen 9 Jahre. Na, dann stellen wir uns doch mal vor. Albrecht hat Geld reingesteckt. Gibt es Erben? Hat Erdmann vielleicht Geld nachgeschossen? Also gut, wir laden Sie vor. Komm, ab zum Insel-Sheriff. Tut mir leid, Uli, ich habe nichts erfahren. Mist. Vielleicht ist da doch irgendwo noch ein anderer Mann. Bei so einer Frau ist immer irgendwo ein anderer Mann. Ach so? Einer von der Insel? Ich weiß von keinem. Ich denke, ihr redet miteinander. Ole, ich hatte nie die Absicht, dir die Arbeit abzunehmen. Ja, das hat ja auch niemand von dir verlangt. Ich hatte dich doch nur gebeten, hinzuhören. Du verdächtigst doch nicht etwa sie. Ich weiß nicht. Dieser Werbefuzzi hat sehr viel Geld ausgegeben. Das ist doch keine Kunst heutzutage. Hat sie was von ihm erzählt? Wir haben über alles Mögliche geredet in den paar Tagen. Über Gott und die Welt und über früher. Auch über ihre Männer? Glaubst du wirklich, sie würde mir was erzählen darüber? Was denkst du? Hatte sie ein Verhältnis mit ihm? Mit dem Werbemenschen? Keine Ahnung. Ach komm, vergiss die ganze Sache. War sowieso eine Schnapsidee. Fahr mal lieber zurück in dein Berlin. Jetzt bin ich hier. Warum sollte ich zurück? Na gut. Wie du willst. Oh Mist, Mann, ich hab noch eine Verabredung mit Martin. Ich mach mich mal vom Acker. Ne? Ach, Stefan. Ich hab da mal noch eine Frage. Bist du verknallt in sie? Ich bin immerhin geschieden. Antje, das ist jetzt, ich will mal so sagen, eine offizielle Vernehmung. Du kannst dir einen Anwalt nehmen. Du musst nicht... Dank dir, Mann, ich habe das alles schon mal durch. Ich brauche keinen Anwalt. Ich hoffe nur, dass es schnell geht. Ich will vorausschicken, dass es keinen konkreten Verdacht gegen Sie gibt, aber wir haben einige Fragen. Seitdem Herr Erdmann auf die Insel gefahren ist, also seit ungefähr 3 Jahren, hat er regelmäßig große Beträge von seinem Konto abgehoben. Wissen Sie, wofür er das Geld gebraucht hat? Ich nehme an, um zu leben. Und hat sich nicht irgendwie geschäftlich bei Ihnen beteiligt? Er hat immer sein Zimmer bezahlt, das tun meine anderen Gäste auch. Sie sagten, Herr Albrecht war Ihr Partner. Wie ist das zu verstehen? Wie ich das gesagt habe. Lebenspartner, Geschäftspartner, beides. Er hat auch Geld in den Ausbau der Pension gesteckt. Und wie viel hat er reingesteckt? Oh, ungefähr 50.000. Aber er wollte nur stiller Teilhaber sein. Womit hat er denn sein Geld verdient damals in Australien? Soviel ich weiß, hat er Volkskunst exportiert, Boomerangs und Zeugs von den Aborigines. Das war wohl nicht ganz legal. Kannten sich der Herr Albrecht und der Herr Erdmann? Wenn ja, dann weiß ich davon nichts. Und zwischen Ihnen und dem Herrn Erdmann gab es keine intime Beziehung? Boah, dieses Bullendeutsch. Was ist denn intim? Natürlich gab es eine intime Beziehung. Wir sind nachts einige Male spazieren gegangen, wir haben auch mal gelacht und da habe ich ihm vielleicht mal den Arm über die Schulter gelegt oder er mir. Und einige Male gab er mir einen Gute-Nacht-Kuss. Wenn Sie wissen wollen, ob wir zusammen im Bett waren. Nein, nicht im Bett, nicht auf dem Teppich und auch nicht auf dem Küchentisch. Aber Sie hatten den Eindruck, dass der Herr Erdmann das schon gern gehabt hätte, im Bett, auf dem Teppich oder auf dem Küchentisch. Martin. Wer hätte denn das nicht gerne? Kennen Sie jemanden, also ich meine ausdrücklich einen Mann, der den Hans Lux, den Klaus Albrecht und den Wolfram Erdmann gekannt hat? Es wird schon einige hier im Ort geben, die alle drei kannten. Vielleicht einer, der in Sie verliebt war oder ist und den Sie haben abblitzen lassen? So wie Sie mich einschätzen, lasse ich doch keinen abblitzen. Ein Abblitzen lassen ist doch sicher ein Spaß. Und einem Spaß sind Sie doch bestimmt nicht abgeneigt. Mit sowas spaßt man nicht. Sie sagen uns doch nicht alles. Ole. Das war's. Sie können gehen. Ole. Sie können gehen. Na fein. Schönen Tag noch, die Herren. Tschüss, Manne. Tschüss, Antje. Ihr glaubt doch nicht wirklich, sie war's, oder? Also, wenn du mich fragst, Ole, die steckt da bis zur Unterkante Oberlippe mit drin. Noch nicht, Martin, ja. Hast du nicht gemerkt, wie sie gezögert hat, als ja, du sie gefragt hast, ob... Ja, Martin. Vor ein paar Tagen ist mir, ich will mal so sagen, was Merkwürdiges passiert. Spät in der Nacht griff ich einen sturzbesoffenen Bürger auf einer Kuhweide auf. Er behauptete, ein als Kuh verkleideter Polizist zu sein, der genau wisse, was auf der Insel vor sich gehe. Immerhin war er, ich will mal so sagen, zu der Auskunft fähig, dass er bei Antje Lux wohnte, wohin ich ihn dann verbrachte. Er hatte ordnungsgemäß Schlüssel und Ausweis bei sich. Ein gewisser Hammertaler Stefan, wohnhaft in Berlin-Prenzlauer Berg-Wörterstraße 24. Er roch sehr streng nach Kuhweide, will ich mal sagen. Ich musste eine Plastefolie auf dem Hintersitz auslegen. Warum hast du sie denn so einfach gehen lassen? Na, weil wir nichts gegen sie in der Hand haben. Aber ein Dummbattel bin ich trotzdem. Kommst du noch eine Runde mit? Wenn du willst. Ja, will ich. Du fährst ja bald. Du meinst es noch immer ernst? Ich meine alles ernst, was ich sage. Hast du ein Kaugummi bei? Nein, ich hatte nie einen Kaugummi bei. Die Nächte im Juni. Was weißt du von Wolfram Erdmann? Du hast mit ihm gesprochen. Wie bitte? Starr nicht wieder rum. Du kanntest Erdmann. Hä? Sag's einfach. Ich kannte ihn so gut wie gar nicht. Auch wenn's dunkel ist. Ich sehe, dass du lügst. Er war verrückt nach dir. Na und? Wir sind uns in Berlin mal über den Weg gelaufen und ein Bier trinken gegangen. Er hat nur von dir gesprochen. Nein, geschwärmt. Der Polizist hat mich gefragt, ob ich einen Mann kenne, der alle drei gekannt hat. Hans, Klaus, Erdmann. Er sagte ausdrücklich, ein Mann. Und? Was hast du geantwortet? Nichts. Aber wird es rauskriegen? Er weiß es schon. Vielleicht weiß er nur noch nicht, dass er es weiß. Warum hast du es getan? Deinetwegen. Erdmann war ein Spieler. Roulette, Automaten, Pferde, Karten. Er hat nichts ausgelassen. Er hat mir eine Wette angeboten, dass er dich noch in diesem Sommer rumkriegt. Um einen Hunderter. Wann war das? Einen Tag bevor... Bevor du ihn... Ja. Es hat wehgetan. Irgendwann später hätte ich es sowieso getan. Aber ich hätte gelitten. So war der Schmerz wenigstens gleich weg. Du bist krank. Es war einfach bei ihm. Ich sagte ihm am nächsten Tag, dass ich auf die Wette eingehe und dass ich erhöhen wolle, auf 1.000. Wir gingen zum Hafen, um uns über die Bedingungen zu einigen. Er nahm solche Wetten ernst. Bei Klaus war es schwerer. Er sah sich vor, nachdem er im Suff mit mir geredet hatte. Aber ich wusste, er hatte einen romantischen Spleen. Und ich musste nur warten. Ein paar Nächte warten. Er ging manchmal nachts an den Hafen, wenn es windstill war. Er liebte das Glucksen des Wassers. Es war auch Juni. Es war immer Juni. Der Kaugummi-Monat. Wieso aber Klaus? Da war Eifersucht bei. Er war ein anständiger Kerl. Ich habe ihn geliebt. Ich konnte es nicht ertragen. Ein Schmuggler, der sich mit seinem Geld bei dir einkratzt. Du bist ein Idiot. Ich habe ihn geliebt, lange bevor er mir ausgeholfen hat. Nichts hing von seinem Geld ab. Ich hätte einen Kredit nehmen können. Nichts leichter als das. Du bist nur krank. Wir müssen natürlich auch über Hans reden. Wieso über Hans? Ich habe einen Schmuggler und einen Spieler getötet. Damit du frei bist. Den Trinker hat jemand anders entsorgt. Die Nacht vom 20. zum 21. Juni. Ich war da. Und ich war einverstanden. Das mit dem Bootshaken, das war eine prima Idee. Darauf wäre ich nicht gekommen. Jetzt bist du frei. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß ja nicht mal, wie du im Bett bist. Das kannst du herauskriegen. Du bist verrückt. Du doch auch. Nicht mal ein Kaugummi hast du einstecken. Na? Wie war's? Was meinst du? Hast du deine Arbeit geschafft? Nein. Du? Es ist oft eine Frage der Geduld. Du denkst doch nicht wirklich, sie war's. Nein. Aber sie weiß, wer es war. Woher willst du denn das wissen? Weil ich auch weiß, wer es war. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Schnapp ihn dir. Warum denkst du, dass es ein Mann ist? Keine Ahnung. Instinktiv. Instinktiv. Es ist ein Mann. Er ist klug. Obwohl, eigentlich ist er dumm. Er hatte lange Glück. Bei Hans Lux haben die Kollegen nicht richtig hingesehen. Sie haben es für einen Unfall gehalten. Ja, Nasenhans ist einfach zu oft ins Wasser gefallen. Im Fall von Klaus Albrecht hatten sie einen Verdacht. Aber den falschen. Aber Klaus Albrechts Tod hatte nichts mit Geld zu tun. Sie hatte furchtbar lange, starksige Beine, wunderbar lange, blonde Haare und fuhr Klappfahrrad. Genau das war's. Sie muss ihm in die Glieder gefahren sein. Sie hat ihn verrückt gemacht, krank. Und das schon vor langer Zeit. Da war er noch verheiratet. Zwei Kinder. Ein Junge, ein Mädchen. Sie hat ihn so krank gemacht, dass er sich nicht mal traute, sich richtig an sie ranzumachen, ein Verhältnis anzufangen. Nein, mit dieser Frau hat man kein Verhältnis. Da gibt es nichts anderes, aber auch gar nichts. Da hätte man sich ja von allem anderen trennen müssen. Aber unser Mann ist feige. Und so ist er seinem Ziel, wenn er denn überhaupt eins hatte, nicht einen Schritt näher gekommen. Ja, und bei Erdmann hatte unser Mann dann kein Glück mehr. Weil ich nämlich Gott sei Dank einen Kollegen habe. Und der hat mir klargemacht, das ist kein Unfall. Lass mich raten. Du kannst das alles nicht beweisen. Richtig geraten. Was willst du jetzt machen? Irgendwann steht er vor ihrer Tür und dann werde ich auch da sein. Und wenn er sich absetzt? Der setzt sie nicht ab. Er muss zu ihr zurück. Wozu denn sonst das alles? Ich würde es dir sagen, wenn ich es wüsste. Du sagst doch, sie weiß, wer er ist. Warum sagt sie es nicht? Ich dachte, das könntest du mir sagen. Was denn, Frauen? Geben wir ihr ein bisschen Zeit. Sie wird reden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ach so. Das wäre der Schlussstein gewesen. Naja. Das macht ja die Sache noch mal interessant. Also dann, wir legen gleich an. Wiedersehen, Stefan. Ja. Wiedersehen, Ole. Kaugummi-Monat. Hörspiel von Werner Buß. Es sprachen Ole Axel Prahl, Martin Robert Schupp, Antje Andrea Sawatzki, Stefan Christian Berkel, Hübner Michael Klobe, sowie Astrid Meierfeld, Michael Kind und Fritz Hammer. Musikberatung Frank Dommert. Ton Alexander Brennecke, Schnitt Eugenie Kleesattel, Regieassistenz Silke Benn. Regie Martin Zülker. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005. Bis zum Beginn der Nachrichten hören Sie nun das Geräusch des Monats Noir Studi von Mario Verandi.